Und das habt ihr alles mit angehört? Ja, mit unseren eigenen Ohren. Eine Unverschämtheit. Armes Panda-Baby. Und Willi Waschbär, was wird denn nun aus euch werden? Hm? Oh, dieser Bürgermeister und dieser Zwiebelschreck. Doch, wenn mir doch nur etwas einfallen würde. Aber mir fällt nichts ein. Rein gar nichts. Aber Herr Blümchen, Sie wollen doch nicht aufgeben. Aufgeben? Nein, niemals. Also, ja, also, ja. Jetzt ist mir was eingefallen. Tada! Wir rufen einfach alle Neustädter auf, für den Zoo zu spenden. Eine sensationelle Idee. Hoch, das gibt ja wieder eine Story. Ich hab nichts zu verschenken. Hallöchen. Wen sehen denn meine Äugelchen? Den Herrn Bürgermeister. Was für ein Auftritt. Frau Kolumna, dieser Auftritt hat zu bedeuten, dass der Zoo geschlossen wird. Bürgermeisterchen? Es geht in Wirklichkeit doch nur um Ihren protzigen Rathausneubau. Das ist die Schlagzeile für morgen, ja. Ach, was interessiert mich die Schlagzeile in Ihrem Käseblatt? Herr Bürgermeister, der Zoo ist wichtiger als Ihr neuer Luxusschuppen von Rathaus. Boah, sagten Sie eben Luxusschuppen? Jawohl. Ihre Idee ist gigantomanischer Schwachsinn. Geben Sie Ihr Vorhaben auf. Was? Nichts gebe ich auf. Das wäre doch gelacht. Naja, stimmt doch. Herr Bürgermeister, dieses Panda-Baby wurde hier in diesem Zoo geboren. Oh! Du bist aber süß, du kleiner Putzi-Mutzi. Sie wollen doch nicht, dass es sein Zuhause verliert? Mein Tutsi-Wutsi-Bu. Nein, das will der Onkel Bürgermeister ganz bestimmt nicht. Aber ich will mein neues Rathaus. Ich will mein neues Rathaus. Oh, das ist doch... Tada! Herr Bürgermeister, jetzt reicht's. Ich bin ein sanfter, lieber Elefant. Aber ich kann auch ganz böse werden. Was? Nein, aber nein, bloß nicht. Dann hören Sie mal gut zu, Bürgermeisterchen. Herr Blümchen möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Herr Bürgermeister, wir werden Geld sammeln und den Zoo retten. Genau, Benjamin. Ja, dann können wir Futter für die Tiere kaufen. Und es gibt keinen Grund mehr, den Zoo zu schließen. So einfach ist das, Bürgermeisterchen. Toll. Ja, dann denke ich, kann ich Ihnen noch etwas Aufschub gewähren. Herr Blümchen, ich erkläre mich widerwillig damit einverstanden, den Zoo zu erhalten. Wenn genügend Taler zusammenkommen. Und das muss noch heute geschehen. Also, Herr Blümchen, wir treffen uns heute Nachmittag hier an dieser Stelle wieder. So, jetzt muss ich aber los. Njam, njam, njam. Na, dringende Angstgeschäfte rufen. Lecker, lecker, lecker. Hurra!